Marc Aurel. Wege zu sich selbst. Ein Hörbuch aus der Reihe Kleine Bibliothek der Weltweisheit des Verlags C.H. Beck. All dein Tun und Denken. All dein Tun und Denken sei so beschaffen, als ob du möglicherweise im Augenblick aus diesem Leben scheiden solltest. Von Menschen aber sich trennen müssen, kann ja, wofern es Götter gibt, nichts Schreckliches sein. Denn diese werden dich doch wohl nicht dem Elend zur Beute geben. Gibt es aber keine, oder kümmern sie sich nicht um die menschlichen Angelegenheiten? Was soll mir dann noch das Leben in einer Welt ohne Götter und ohne Vorsehung? Doch es gibt Götter, und sie kümmern sich um die menschlichen Angelegenheiten und haben es ganz in die Hand des Menschen gelegt, dass er nicht in wirkliche Übel gerate. Gäbe es aber außerdem noch ein anderes Übel, so hätten sie auch in der Hinsicht dafür gesorgt, dass es nur bei ihm stünde, davon nicht betroffen zu werden. Was aber den Menschen selbst nicht verschlimmert, wie sollte das sein Leben verschlimmern können? Die Allnatur hätte weder unwissentlich noch wissentlich, indem sie nämlich unfähig gewesen wäre, so etwas zu verhüten oder wiedergutzumachen, einer solchen Nachlässigkeit sich schuldig gemacht und ebenso wenig aus Unvermögen oder Ungeschicklichkeit ein so großes Versehen begangen, guten und bösen Menschen Güter und Übel in gleichem Maße ohne Unterschied zukommen zu lassen. Tod aber und Leben, Ehre und Unehre, Unlust und Lust, Reichtum und Armut, dies alles wird Guten und Bösen in gleicher Weise zuteil, trägt aber an und für sich weder zur Erhöhung noch zur Verminderung ihres sittlichen Wertes etwas bei, ist also weder ein Gut noch ein Übel. Wie schnell doch alles verschwindet. Wie schnell doch alles verschwindet. In der Welt, die Menschen selbst, in der Zeit, ihr Gedächtnis. Was sind doch alle Gegenstände der Sinnenwelt, und zumal diejenigen, welche durch Lust anlocken oder durch Unlust zurückschrecken oder durch eitle Einbildung laut angepriesen werden, wie geringfügig und verächtlich, wie befleckt, hinfällig und tot. Darüber nachzusinnen, geziemt unserem Denkvermögen. Wer sind die, deren Meinungen und Urteile Ruhm verleihen? Was heißt sterben? Wenn man es an und für sich betrachtet und in Gedanken davon absondert, was Einbildung ihm angeheftet hat, so wird man darin nichts anderes mehr erblicken können als eine Wirkung der Natur. Wer sich aber vor einer Naturwirkung fürchtet, ist ein Kind. Doch es ist nicht bloß eine Wirkung der Natur, sondern auch eine ihr heilsame Wirkung. Wie steht endlich der Mensch mit Gott in Berührung? Und durch welchen Teil seines Wesens und in welchem Zustande befindet er sich dann, wenn dieses Körperteilchen zerstäubt ist? Wir müssen nicht allein das bedenken. Wir müssen nicht allein das bedenken, dass jeden Tag etwas an unserem Leben aufgezehrt werde und ein immer kleinerer Teil davon übrig bleibe, sondern auch das ist zu beherzigen, dass, wenngleich jemand länger leben sollte, es doch ungewiss sei, ob auch seine Denkkraft zur Würdigung der Verhältnisse und zu der Betrachtung, welche auf Einsicht in göttliche und menschliche Dinge abzweckt, für die Zukunft ungeschwächt ausreichen werde. Denn wenn der Mensch einmal anfängt, geistig abgestumpft zu werden, so mag zwar das Vermögen zu atmen, zu verdauen, Einbildung und Triebe zu haben und alles andere derart bei ihm noch nicht aufhören. Die Fähigkeit dagegen, seine Kräfte selbsttätig zu gebrauchen, die Pflicht jedes Mal erschöpfend zu berechnen, die Erscheinungen genau zu zergliedern, über die Frage sich klar zu werden, ob er jetzt schon freiwillig aus dem Leben scheiden solle, und über andere dergleichen Dinge, welche einer wohlgeübten Denkkraft gar sehr bedürfen, diese Fähigkeit erlischt bei ihm vorher. Wir müssen uns also beeilen, nicht nur, weil wir dem Tode mit jedem Augenblicke näher kommen, sondern auch deswegen, weil das Vermögen, die Dinge zu verstehen und zu verfolgen, oft schon früher aufhört. Reiz und Anziehung bei Naturerzeugnissen. Ebenso verdient der Umstand unsere Beachtung, dass auch Erscheinungen, welche sich Naturerzeugnissen zufällig beigesellen, für uns etwas Reizendes und Anziehendes haben. So fallen uns die Risse und Spalten, welche sich hin und wieder am gebackenen Brot zeigen, obgleich sie der Absicht des Bäckers einigermaßen zuwider sind, doch in einem gewissen Grade angenehm auf und erregen in eigentümlicher Weise die Esslust. Ebenso ist's bei den Feigen, die zur Zeit ihrer vollkommenen Reife aufbrechen, und bei den überzeitigen Oliven, wo gerade die Annäherung der Fäulnis der Frucht einen besonders lieblichen Beigeschmack verleiht. Die niederhängenden Ähren, die in Falten gelegte Stirnhaut des Löwen, der aus des Ebers Rachen triefende Schaum und viele andere Erscheinungen sind, an und für sich betrachtet, fern von allem Liebreiz. Und doch, weil sie im Anschluss an Werke der Natur sich zeigen, tragen sie mit zu deren Schmuck bei und üben dadurch eine gewisse Anziehungskraft aus. Hat daher jemand Empfänglichkeit und ein tieferes Verständnis für alles, was im Weltganzen geschieht, so wird ihm auch unter solchen Nebenumständen kaum etwas begegnen, das sich ihm nicht auf gewisse Weise empfehlen sollte. Und so wird er auch den natürlichen Rachen wilder Tiere mit nicht geringerem Vergnügen betrachten, als wenn ihn Maler und Bildhauer in künstlerischer Nachbildung vorführen und mit keuschem Auge die reife Schönheit bejahrterer Frauen und Männer nicht minder wohlgefällig als den Jugendreiz von Knaben ansehen können. Solcher Dinge nun gibt es viele, die nicht jedermann, sondern nur denjenigen ansprechen werden, der sich mit der Natur und mit ihren Werken in ein echtes Einverständnis gesetzt hat. Tue nichts mit Widerwillen. Nichts ohne Rücksicht aufs Gemeinwohl, nichts ohne Prüfung, nichts im Gezerre der Leidenschaft. Schmücke deine Gedanken nicht mit schönen Redensarten, sei nicht geschwätzig, noch auch vielgeschäftig. Zudem sei der Gott in dir Führer eines gediegenen, gereiften, staatsklugen Mannes, eines Römers, eines Herrschers, der sich selbst eine Stellung angewiesen hat, in welcher er, ohne eines Eidschwures oder eines Menschenzeugnisses zu bedürfen, fertig des Schalles wartet, der ihn aus diesem Leben abruft. Eines aber lass dir gesagt sein. Sei heiter und nicht bedürftig der Dienste, die von außen kommen, auch nicht bedürftig des Friedens, welchen andere gewähren. Aufrecht also musst du stehen, ohne aufrecht gehalten zu werden. Halte nur an dem Wenigen fest. Alles Übrige denn beiseite gelegt. Halte nur an dem Wenigen fest. Und bedenke überdies, dass jeder bloß die gegenwärtige Zeit lebe. Einen Augenblick. Die übrigen Zeitabschnitte dagegen für ihn entweder schon durchlebt seien oder noch im Dunkeln liegen. Unbedeutend ist also, was jeder lebt. Unbedeutend der Erdwinkel, wo er lebt, unbedeutend auch der ausgedehnteste Nachruhm. Denn er zieht sich durch eine Reihe gar schnell dahinsterbender Menschenkinder fort, welche nicht einmal sich selbst, geschweige denn einen längst Verstorbenen kennen. Treib dich nicht länger unstet umher. Denn du kommst ja doch nicht mehr dazu, deine eigenen Denkwürdigkeiten oder die alten Geschichten der Römer und Griechen oder die Auszüge aus anderen Schriftstellern durchzulesen, welche du für dein Alter zurückgelegt hast. Strebe also zum Ziele, gib leere Hoffnungen auf und komm, solange du es noch kannst, dir selber zu Hilfe, wenn du dich selbst einigermaßen lieb hast. Hast du Vernunft? Ja, freilich. Warum gebrauchst du sie also nicht? Denn wenn sie das ihrige tut, was willst du noch weiter? Bekehrung zur Verehrung der Vernunft. Innerhalb 10 Tagen wirst du denen, welchen du jetzt ein affenähnliches Tier zu sein scheinst, als ein Gott vorkommen, wenn du dich zu den Grundsätzen und zur Verehrung der Vernunft bekehrst. Dein Ende ist schon nahe. Richte dich nicht so ein, als solltest du noch 10.000 Jahre leben. Dein Ende ist schon nahe. Vielmehr, solange du lebst, solange es in deiner Macht steht, sei gut. Alles Schöne. Von welcher Art es auch sein mag, ist an und für sich schön und in sich selbst vollendet. Das Lob bildet keinen Bestandteil seines Wesens, und es wird mithin durch dasselbe weder schlechter noch besser. Das Gesagte gilt auch von dem, was man im gemeinen Leben schön heißt, wie zum Beispiel von den Erzeugnissen der Natur und der Kunst. Das wahrhaft Schöne freilich bedarf keiner Zugabe, ebenso wenig als das Gesetz, ebenso wenig als die Wahrheit, ebenso wenig als das Wohlwollen oder die Bescheidenheit. Wie könnte so etwas durch Lob erst gut oder durch Tadel schlecht werden? Verlieren denn ein Smaragd oder Gold, Elfenbein, Purpur, ein Messer, ein Blümchen, ein Bäumchen etwas von ihrem Werte, wenn sie nicht gelobt werden? Das Leben des guten Menschen. Versuche es einmal, wie dir das Leben des guten Menschen vonstatten gehe, der mit dem ihm vom Weltganzen erteilten Schicksale zufrieden ist. Aber auch an seiner eigenen rechtschaffenen Handlungsweise und seiner wohlwollenden Gesinnung sich genügen lässt. Bleibe schlicht. Hast du dir dies gemerkt? Nun, so beachte auch Folgendes. Beunruhige dich selbst nicht. Bleibe schlicht. Es vergeht sich einer an dir, er vergeht sich auf eigene Gefahr. Es widerfährt dir etwas, gut. Es ist dir von Anfang an nach dem Lauf des Alls so bestimmt und jedes Begegnis durch Schicksalsfügung beschieden worden. Überhaupt aber, kurz ist das Leben. Von der Gegenwart muss man durch wohlüberlegtes und rechtschaffenes Tun Gewinn ziehen. Auch in Erholungsstunden bleibe nüchtern. Ein Fremdling in der Welt. Ist der ein Fremdling in der Welt, welcher nicht weiß, was in ihr vorhanden ist, so ist der nicht weniger ein Fremdling, welcher nicht weiß, was in ihr vorgeht. Ein Flüchtling ist, wer die bürgerliche Ordnung flieht. Ein Blinder, wer das Geistesauge verschließt. Ein Bettler, wer eines anderen bedarf und nicht alles, was zum Leben frommt, aus sich schöpft. Ein Auswuchs der Welt, wer vom Grundgesetz der Allnatur sich dadurch trennt und lossagt, dass ihm die Ereignisse in derselben missfallen, bringt ja doch sie dies alles hervor, die auch dich hervorgebracht hat. Ein Abtrünniger vom Staat ist, wer seine eigene Seele von der allen Vernunftwesen gemeinschaftlichen Seele abtrünnig macht. Behalte die Kunst, welche du gelernt hast. Und suche in ihr deine Ruhe. Durchwandere den Rest deines Lebens als ein Mensch, der alle seine Angelegenheiten von ganzer Seele den Göttern überlassen hat und gegen keinen anderen Menschen sich als Tyrann oder Sklave gebärdet. Was ist ewiger Nachruhm? Ehemals gangbare Worte sind jetzt veraltete Ausdrücke. So, nun sind auch die Namen ehemals hochgepriesener Männer wie Camillus, Caeso, Volesus, Leonatus jetzt gewissermaßen veraltete Ausdrücke geworden. In kurzer Zeit aber wird das auch mit einem Scipio und Cato, nachher mit Augustus und dann mit Hadrian und Antoninus der Fall sein. Denn alles verschwindet und wird bald zum Märchen und ist bald in völlige Vergessenheit begraben. Und dies gilt von denen, die einst so wunderbar geglänzt haben. Denn kaum haben die übrigen ihren Geist ausgehaucht, so sind sie ungesehen, unbekannt. Was ist aber auch überhaupt ein ewiger Nachruhm? Ein völliges Nichts. Was bleibt nun übrig, für das man Anstrengung einsetzen muss? Nur das eine. Eine gerechte Sinnesart, gemeinnütziges Handeln, beständige Wahrheit im Reden und eine Gemütsstimmung, die jegliches Begegnis als etwas Notwendiges und Bekanntes begrüßt, das von derselben Grundursache und Quelle herfließe. Immer noch nicht lauter. Bald wirst du tot sein und bist doch immer noch nicht lauter. Nicht leidenschaftslos, nicht frei vom Argwohn, von außen beschädigt zu werden, nicht mild gegen jedermann, nicht gewohnt, die Weisheit allein ins Rechttun zu setzen. Die Welt als ein einiges, lebendiges Wesen. Stelle dir stets die Welt als ein einiges, lebendiges Wesen vor, das mit einer Substanz und mit einer Seele begabt ist. Ferner, wie alles zur einen Empfindung derselben gelange, wie sie vermöge einer Triebkraft alles wirke, wie alles zu allen Ereignissen mitwirke, alles mit allem Werdenden in ursächlichem Zusammenhang stehe und von welcher Art die innige Verwebung und Verknüpfung sei. Ein reißender Strom ist die Zeit. Ein Fluss, der aus dem Werdenden hervorgeht, ein reißender Strom ist die Zeit. Kaum war jegliches Ding zum Vorschein gekommen, so ist es auch schon wieder weggeführt. Ein anderes herbeigetragen, aber auch das wird weggeschwemmt werden. Alles, was uns zustoßen mag. Alles, was uns zustoßen mag, ist so gewöhnlich und bekannt wie die Rose im Frühling und die Frucht zur Erntezeit. Dahin gehören also auch Krankheit und Tod, Verleumdung und Nachstellung und was sonst noch die Toren erfreut oder betrübt. Stets erinnere dich. Stets erinnere dich des Ausspruchs von Heraklit, dass es der Erde tot sei, zu Wasser zu werden, des Wassers tot, zu Luft zu werden, der Luft zu Feuer zu werden und umgekehrt. Erinnere dich aber auch jenes Menschen, der es vergaß, wohin sein Weg führe, und so viele anderen, welche mit der alles regierenden Vernunft, mit der sie doch allermeist ununterbrochen verkehren, sich im Zwiespalt befinden, weil ihnen dasjenige, worauf sie doch täglich stoßen, als fremd erscheint. Ferner, dass wir nicht wie Schlafende handeln und reden müssen, denn auch in diesem Zustand scheinen wir zu handeln und zu reden. Und dass wir es endlich ebenso wenig wie Muttersöhnchen machen sollen, bei denen es heißt, wir bleiben eben schlecht weg bei dem uns Überlieferten. Das Menschliche jederzeit etwas Flüchtiges. Bedenke es stets, wie viele Ärzte schon dahingestorben sind, die oft am Lager ihrer Kranken die Stirne in Ärztefalten gelegt. Und wie viele Astrologen, welche den Tod anderer mit großer Wichtigkeit vorausgesagt. Wie viele Philosophen, die über Tod und Unsterblichkeit ihre tausenderlei Gedanken ausgebrütet. Wie viele Kriegshelden, die eine Menge Menschen getötet. Wie viele Gewaltherrscher, die, gleich als wären sie selbst unsterblich, ihre Macht über fremdes Leben mit furchtbarem Übermutige missbraucht haben. Wie viele Städte sind nach ihrem ganzen Umfang, dass ich so sage, gestorben? Helice und Pompeji und Herculanum und unzählige andere. Durchgehe nun auch der Reihe nach alle deine Bekannten. Der eine hat diesen, der andere jenen zu Grabe bestattet und ist sofort selbst hingestreckt worden. Und das alles in so kurzer Zeit. Siehe denn also im Ganzen genommen das Menschliche jederzeit als etwas Flüchtiges und Geringhaltiges an. Was gestern noch weich war, ist morgen schon eine einbalsamierte Leiche oder ein Haufen Asche. Durchlebe demnach diesen Augenblick von Zeit der Natur gemäß. Dann scheide heiter von hinnen, gleich der gereiften Olive. Sie fällt ab, ihre Erzeugerin preisend und voll Dankes gegen den Baum, welcher sie hervorgebracht hat. Als Mensch wirken. Wenn du des Morgens so träge aufstehst, so lass dir den Gedanken zur Hand sein, ich erwache, um als Mensch zu wirken. Was soll ich nun verdrießlich sein, wenn ich hingehe zu tun, weshalb ich geboren und wozu ich in die Welt eingeführt worden bin? Oder bin ich dazu geschaffen worden, um auf meinem Lager liegend mich zu wärmen? Aber das ist eben angenehmer. Du bist also zur Lust geboren und gar nicht zur Tätigkeit. Siehst du nicht, wie die Pflanzen, die Sperlinge, die Ameisen, die Spinnen, die Bienen ihr eigentümliches Geschäft verrichten und jedes in seiner Art die Welt zieren helfen? Und da willst du keine menschliche Tätigkeit üben und dem deiner naturgemäßen Ziele nicht zustreben. Aber man muss doch auch ausruhen. Freilich muss man das. Indes hat auch hierin die Natur ein bestimmtes Maß gegeben, wie sie im Essen und Trinken ein solches gegeben hat. Und doch willst du über das Maß, über das Bedürfnis hinausgehen? Nicht so in den Äußerungen deiner Tätigkeit. Hier bleibst du vielmehr innerhalb der Grenzen des Möglichen stehen. Du liebst dich eben selbst nicht, sonst würdest du auch deine Natur und deinen Willen lieben. Da gibt es Menschen, die aus Liebe zu ihrer Kunst sich in Ausübung derselben miteinander verzehren und darauf vergessen, sich zu waschen und zu speisen. Du aber achtest deine Natur weniger hoch als der Drechsler seine Drechselei, der Tänzer seine Sprünge, der Geizhals sein Geld, der Sklave eitler Ruhmsucht sein bisschen Ruhm. Auch diese versagen sich den Gegenständen ihrer Leidenschaft zulieb eher Nahrung und Schlaf, als dass sie die Vermehrung dessen unterlassen, was für sie so anziehend ist. Dir aber erscheinen die Äußerungen gemeinnütziger Tätigkeit als geringfügiger und der Anstrengung nicht so wert. Zeige das an dir, was ganz in deiner Macht steht. Proben von Geistesschärfe hat man freilich an dir nicht zu bewundern. Es sei. Allein, es gibt sonst noch vieles, wovon du nicht sagen kannst, dazu habe ich eben keine Naturanlagen. Zeige demnach das an dir, was ganz in deiner Macht steht. Lauterkeit, Ehrbarkeit, Geduld in Unlust, Erhabenheit über Lust, Zufriedenheit mit deinem Geschick, Genügsamkeit, Wohlwollen, Freimütigkeit, Einfachheit, Ernsthaftigkeit und Seelengröße. Fühlst du's nicht, von wie vielen Seiten du schon dich hättest zeigen können, wovon dich der angebliche Mangel an Anlage und Geschick nicht freispricht? Und dennoch bleibst du aus freien Stücken unter dieser Stufe von Vollkommenheit. Oder bist du infolge einer fehlerhaften Naturanlage gezwungen, zu murren, kärglich zu tun, zu schmeicheln, dein Körperchen anzuklagen, um Beifall zu buhlen, groß zu tun und darüber in so viel Seelenunruhe zu schweben? Nein, bei den Göttern, es ist nicht so. Vielmehr hättest du von diesen Fehlern schon längst frei sein können. Nur, dass du, wenn du dich also selbst als etwas langsam und schwerfällig im Begreifen anklagen musst, diesem Gebrechen durch Übung hättest abhelfen, nicht aber dasselbe außer Acht lassen oder dir gar in deiner Untätigkeit gefallen sollen. Nach dem unmöglichen Streben. Nach dem unmöglichen Streben ist wahnsinnig. Unmöglich aber, dass die Lasterhaften anders als lasterhaft handeln. Was dem Staate nicht schädlich ist, beschädigt auch den Bürger nicht. Bei jeder vermeintlichen Beschädigung wende folgende Regel an. Wird der Staat nicht dadurch beschädigt, so schadet's auch mir nicht. Wenn aber der Staat beschädigt wird, so soll ich doch dem Schadenstifter nicht zürnen, vielmehr ihm zeigen, worin sein Versehen bestehe. Fast nichts hat Bestand. Denk oft daran, wie schnell alles, was ist und geschieht, fortgerissen und entführt wird. Ist ja doch das Wesen der Dinge in einem stetigen Flusse und sind ihre Wirkungen einem unaufhörlichen Wechsel und deren Ursachen unzähligen Veränderungen unterworfen. Fast nichts hat Bestand. Und uns nahe liegt jener gähnende Abgrund der Vergangenheit und Zukunft, in dem alles verschwindet. Sollte also der nicht ein Tor sein, welcher mit diesen Dingen sich brüstet oder ihretwegen sich quält oder darüber jammert, als über eine Beschwerde, die einige Zeit und nicht nur kurz dauere. Belehre, ermahne. Zürnst du etwa dem, der nach Schweiß riecht? Oder einem, dessen Atem widerlich ist? Was wird es dir helfen? Er hat nun einmal solch einen Mund und hat solche Armhöhlungen. Es muss also solche Ausdünstung von derlei Gliedern ausgehen. Aber der Mensch hat Vernunft, sagt einer, und kann also bei einiger Aufmerksamkeit wohl einsehen, worin er sich vergehe. Ganz richtig. Mithin hast auch du Vernunft. Erwecke also durch deine vernunftmäßige Stimmung die gleiche Stimmung bei dem anderen. Belehre, ermahne. Denn wofern er darauf hört, wirst du ihn heilen und brauchst dann nicht zu zürnen, noch zu jammern oder hoffärtig zu sein. Der Geist des Weltganzen. Der Geist des Weltganzen ist gesellig. Deswegen hat er Wesen von geringerer Art um der höheren Willen hervorgebracht und die höheren harmonisch miteinander verbunden. Du siehst ja, wie er alles einander unter- und beigeordnet, jedem nach Maßgabe seines Wertes das Seinige zugeteilt und die edelsten Wesen zu gegenseitiger Eintracht zusammengeführt hat. Die beste Art. Die beste Art, sich an jemand zu rächen, ist die, es ihm nicht gleich zu tun. Wie doch die Menschen verfahren. Ihren Zeitgenossen, mit denen sie zusammenleben, verweigern sie das Lob. Sie selbst aber schlagen das Lob von Seiten der Nachkommen, die sie nie gesehen haben, noch auch sehen werden, hoch an. Das ist aber fast ebenso, als wenn jemand darüber sich abhärmen wollte, dass auch die Vorfahren auf ihn keine Lobreden gehalten haben. Lass uns über vieles hinwegsehen. Auf den Turnplätzen ritzt uns einmal jemand mit dem Nagel, bringt uns auch wohl durch einen Stoß am Kopf eine Beule bei. Aber wir äußern deshalb keinen Missfallen, werden auch nicht ärgerlich, noch für die Zukunft argwöhnisch gegen ihn, als trachte er uns nach dem Leben. Doch nehmen wir uns vor ihm in Acht, aber nicht als vor einem Feinde oder einem verdächtigen Menschen, sondern wir gehen ihm nur gelassen aus dem Wege. Ebenso benimm dich denn auch in den übrigen Verhältnissen deines Lebens und lass uns über vieles bei denen hinwegsehen, welche sozusagen mit uns turnen. Denn, wie gesagt, es steht dir frei, ohne Argwohn und Groll auszuweichen. Beharren auf Irrtum. Kann mir jemand überzeugend dartun, dass ich nicht richtig urteile oder verfahre, so will ich's mit Freuden anders machen. Suche ich ja nur die Wahrheit, sie, von der niemand je Schaden erlitten hat. Wohl aber erleidet derjenige Schaden, welcher auf seinem Irrtum und auf seiner Unwissenheit beharrt. Schändlich ist es. Schändlich ist es, wenn deine Seele in einem Leben Bilder ermüdet, in welchem der Leib noch nicht ermüdet ist. Alles hat einerlei Ursprung. Asien, Europa, Winkel der Welt, der ganze Ozean, ein Tropfen des Alls, der Athos, eine winzige Scholle des Weltganzen, die ganze Gegenwart, ein Augenblick der Ewigkeit, alles klein, veränderlich, verschwindend. Alles hat einerlei Ursprung, von demselben gemeinsamen Allbeherrscher unmittelbar oder infolge seiner Wirksamkeit herrührend. Also auch der Rachen des Löwen, das Gift, alles Schädliche wie Dornen und Sümpfe sind ein Zubehör jener prachtvollen und schönen Welt. Fort also mit dem Wahne, als stünden sie mit dem Wesen, das du verehrst, in keiner Verbindung. Beachte vielmehr die Quelle aller Dinge. Wir alle wirken zusammen auf ein Ziel hin. Die einen mit Bewusstsein und Einsicht, die anderen unbewussterweise. Ja, sogar die Schlafenden sind, wie, glaube ich, Heraklit sagt, Arbeiter und Mitarbeiter an dem, was in der Welt geschieht. Jeder aber arbeitet auf andere Art mit. Selbst im Übermaß der Tadler, welcher dem, was geschieht, entgegenzutreten und es wegzuräumen sucht. Denn auch eines Menschen von solchem Gelichter bedurfte die Welt. Siehe du nun übrigens zu, welchen du dich anschließen willst. Zwar wird der Beherrscher des Alls dich auf jeden Fall gehörig zu verwenden wissen und dich als ein Glied unter die Zahl der Mitarbeiter und Gehilfen aufnehmen. Du aber hüte dich, dass du ein solches Glied darunter werdest, wie jener schlechte und lächerliche Vers in dem Schauspiele, dessen Chrysipp gedenkt. Zufriedenheit mit der dir zugemessenen Lebensdauer. Bist du etwa ärgerlich, dass du nur so und so viel und nicht 300 Pfund wiegst? Nun, so sei es auch nicht darüber, dass du nur so und so viel und nicht noch mehr Jahre leben sollst. Denn gleich wie du mit dem dir bestimmten Körpergewicht zufrieden bist, so sei es auch mit der dir zugemessenen Lebensdauer. Gewöhne dich. Gewöhne dich an eine gründliche Achtsamkeit auf die Rede eines anderen und versetze dich so viel als möglich in die Seele des Redenden. Reicht mein Verstand zu diesem Geschäft hin oder nicht? Reicht er hin, so verwende ich ihn dazu als ein von der Allnatur mir verliehenes Werkzeug. Reicht er aber nicht hin, so überlasse ich das Werk dem, der es besser ausrichten kann, wenn es anders nicht zu meinen Pflichten gehört. Oder ich vollbringe es, so gut ich's vermag, und nehme dabei einen anderen zu Hilfe, der, von meiner Geisteskraft unterstützt, vollbringen kann, was dem Gemeinwohl gerade jetzt dienlich und zuträglich ist. Denn was ich auf meine eigene Kraft beschränkt oder mit Hilfe eines anderen zustande bringe, es soll in dieser Weise nur das Gemeinnützige und das Sprießliche zum Ziele haben. Hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen? Hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen? So erwäge sogleich, welche Ansicht über Gut und Böse ihn zu diesem Vergehen bestimmt habe. Denn sobald du dies einsiehst, wirst du gegen ihn nur Mitleid fühlen und dich weder verwundern noch erzürnen. Denn entweder hast du selbst über das Gute noch dieselbe Ansicht wie er, oder doch eine ähnliche, und dann musst du verzeihen. Oder du hast über das Gute und Böse nicht mehr diese Ansichten, und in diesem Falle wird dir Wohlwollen gegen den Irrenden umso leichter sein. Denke nicht an das, was dir fehlt. Denke vielmehr an das, was jetzt noch für dich da ist. Und wähle dir unter den vorhandenen Gütern die ersprießlichsten aus und erinnere dich ihrethalben daran, wie du sie wohl aufsuchen würdest, wenn sie nicht vorhanden wären. Jedoch hüte dich zugleich, dass dieses Wohlgefallen daran dich nicht an ihre Überschätzung gewöhne, denn sonst müsste ihr einstiger Verlust dich nur beunruhigen. Mache den Einbildungen ein Ende. Hemme den Zug der Leidenschaften. Behalte die Gegenwart in deiner Gewalt. Mache dich mit dem, was dir oder einem anderen begegnet, vertraut. Trenne und zerlege jeden Gegenstand in seine Ursache und seinen Stoff. Gedenke der letzten Stunde. Den Fehler, welchen jemand begangen hat, belass an der Stelle, wo er begangen worden ist. Vom Tode. Sei ihr eine Zerstreuung, oder Auflösung in die Atome. Oder eine Vernichtung, ein Auslöschen. Oder eine Versetzung. Vom Schmerze. Ist er unerträglich, so führt er aus dem Leben. Dauert er fort, so lässt er sich ertragen. Durch Sammlung in sich selbst bewahrt dabei die denkende Seele ihre Heiterkeit, und die in ihr herrschende Vernunft erleidet so keine Verschlimmerung. Die vom Schmerz beschädigten Glieder mögen darüber, wenn sie können, sich selbst aussprechen. Vom Ruhme. Betrachte die Gesinnungen der Ruhmsüchtigen, von welcher Beschaffenheit sie seien und was sie einerseits meiden und andererseits suchen. Bedenke ferner, gleich wie bei den übereinander hergewirbelten Sandhügeln, die früher hergewehten, von den später aufgehäuften überdeckt werden, so wird auch im Leben das Frühere vom Nachgekommenen gar bald bedeckt. Schön ist Platos Ausspruch: Wer Menschen zum Gegenstand seiner Reden macht, der muss, wie von einem höheren Standpunkte aus, auch ihre irdischen Verhältnisse ins Auge fassen. Ihre Versammlungen, Kriegszüge, Feldarbeiten, Heiraten, Friedensschlüsse, Geburten, Todesfälle, lärmenden Gerichtsverhandlungen, verödeten Ländereien, die mancherlei fremden Völkerschaften, ihre Feste, Totenklagen, Jahrmärkte, diesen Mischmasch und diese Zusammensetzung aus den fremdartigsten Bestandteilen. Betrachte die Vergangenheit. Betrachte die Vergangenheit, den so häufigen Wechsel der Herrschaft. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Denn sie wird durchaus gleichartig sein und kann unmöglich von der Regel der Gegenwart abweichen. Daher ist es auch einerlei, ob du das menschliche Leben 40 oder 10.000 Jahre hindurch erforschest. Denn was wirst du mehr sehen? Die Kunst zu leben. Die Kunst zu leben hat mit der Fechtkunst mehr Ähnlichkeit als mit der Tanzkunst, insofern man auch auf unvorhergesehene Streiche gerüstet sein und unerschütterlich feststehen muss. Hüte dich. Hüte dich, selbst gegen Unmenschen leidenschaftlich zu handeln, wie Unmenschen gegen Menschen tun. Wenn du eine Wohltat erwiesen hast und ein anderer eine Wohltat empfangen hat, was suchst du gleich den Toren daneben noch ein drittes, nämlich den Ruhm eines Wohltäters oder Vergeltung dafür zu erhalten? Was erscheint dir beim Baden? Öl, Schweiß, Schmutz, klebriges Wasser, lauter ekelerregende Dinge. Von eben der Art ist jeder Teil des Lebens und alles, was darin vorkommt. Bediene dich einer gesunden Sprache. Im Senate sowohl als im Umgangsleben rede geziemend, ohne überlaut zu werden. Bediene dich einer gesunden Sprache. Beute des Todes. Der Hof des Augustus, seine Gemahlin, seine Tochter, seine Enkel, seine Stiefsöhne, seine Schwester, Agrippa, seine Verwandten, Hausgenossen und Freunde, Arius, Mäzenas, seine Leibärzte und Opferpriester, der ganze Hof. Eine Beute des Todes. Von da geh weiter, nicht etwa zum Tode eines einzelnen Menschen, sondern ganzer Familien, wie der Familie der Pompeia. So manches Grabmal führt jene Aufschrift, der letzte seines Geschlechts. Nun bedenke einmal, wie sehr sich ihre Vorfahren zerarbeitet haben, um einen Nachkömmling zu hinterlassen. Und doch musste notwendig einer der Letzte sein. Erwäge hier wiederum den Tod eines ganzen Geschlechtes. Fasse nicht alle Leiden auf einmal in Gedanken zusammen. Lass dich nicht durch die Vorstellung deines Lebens in seiner Gesamtheit entmutigen. Fasse nicht alle Leiden, welche vielleicht noch an dich kommen könnten, nach Beschaffenheit und Menge auf einmal in Gedanken zusammen, sondern frage dich vielmehr bei jedem gegenwärtigen Vorfalle, Was ist denn daran eigentlich so gar nicht zu ertragen oder auszuhalten? Du musst dich ja schämen, es zuzugestehen. Erinnere dich ferner, dass weder das Zukünftige noch das Vergangene, sondern immer nur das Gegenwärtige dich drücken könne. Letzteres aber vermindert werde, wenn du es allein ins Auge fasst und deine denkende Seele davon überführst, dass sie nicht einmal diese kleine Bürde aushalten könne. Die gegenwärtige Zeit. Mache dir jetzt die gegenwärtige Zeit angenehm. Denn diejenigen, welche mehr dem Nachruhm nachgehen, bedenken nicht, dass die kommenden Geschlechter ebenso beschaffen sein werden als diejenigen, über welche sie sich beschweren. Auch jene sind ja sterblich. Überhaupt, was kümmert es dich, wenn unter ihnen diese und jene Stimmen über dich ertönen und sie diese oder jene Meinung von dir haben? Lob und Selbstgefallen. Wünschest du, von einem Menschen gelobt zu werden, der in einer Stunde sich dreimal verflucht? Oder wolltest du wohl dem gefallen, der sich selbst nicht gefällt? Oder gefällt der sich selbst, welcher beinahe alle seine Handlungen bereut? Unrecht tun. Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut, nicht bloß der etwas tut. Sich den Seelen zuwenden. Wende dich mit deiner Forschung, deiner eigenen herrschenden Seele, der Seele des Weltganzen und deines Nächsten zu. Deiner eigenen Seele, um ihr Sinn für Gerechtigkeit einzuflößen, der Seele des Weltganzen, um dich zu erinnern, wovon du ein Teil seiest, der Seele deines Nächsten, um zu erkennen, ob derselbe unwissentlich oder wissentlich gehandelt habe, um zugleich zu bedenken, dass sie der deinigen verwandt sei. Tue, was gerade jetzt die Natur von dir fordert. Einem reißenden Strome gleicht die Urkraft des Weltganzen. Sie führt alles dahin. Wie unbedeutend dagegen die Taten der Menschenkinder, womit sie als Staatsmänner oder gar als Philosophen aufzutreten wähnen, wie eitel Schaum. Aber was nun, lieber Mensch? Tue, was gerade jetzt die Natur von dir fordert. Strebe, wenn dir ein Gegenstand des Strebens gegeben wird, und blicke nicht um dich, ob es einer auch erfahren werde. Hoffe auch nicht auf einen platonischen Staat, sondern sei zufrieden, wenn es auch nur ein klein wenig vorwärts geht. Und halte auch einen solchen kleinen Fortschritt nicht für unbedeutend. Denn wer kann die Grundsätze der Leute ändern? Ohne eine Änderung der Grundsätze aber, was ist anderes zu erwarten als ein Knechtesdienst unter Seufzen, ein erheuchelter Gehorsam? Und nun komm und sprich mir von einem Alexander, Philipp und Demetrius von Phalerum. Mögen diese selbst zusehen, ob sie den Willen der Allnatur erkannt haben und ihre eigenen Erzieher geworden sind. Haben sie aber nur eine Schauspielerrolle gespielt, so verdammt mich niemand dazu, sie ihnen nachzuspielen. Einfachheit und Bescheidenheit ist die Aufgabe der Philosophie. Verführe mich nicht zu vornehm tuender Aufgeblasenheit. Arglos und freundlich gegen die Götter. Genug des elenden Lebens, des Murrens und des äffischen Benehmens. Wann bist du unruhig? Was findest du hier so unerhört? Was bringt dich außer Fassung? Die ursächliche Kraft der Dinge? Besieh sie nur. Aber vielleicht der Stoff? Besieh ihn nur. Außer diesen aber gibt es ja nichts. Sei also doch endlich einmal argloser und freundlicher gegen die Götter. Ist es ja einerlei, ob du 100 oder nur 3 Jahre lang diese Untersuchungen anstellst. Was in deiner Macht steht, mit Freiheit gebrauchen. Entweder vermögen die Götter nichts, oder sie vermögen etwas. Wenn sie nun nichts vermögen, warum betest du? Vermögen sie aber etwas, warum flehst du sie nicht, statt um Abwendung dieses oder jenes Übels oder um Verleihung dieses oder jenes Gutes, vielmehr um die Gabe an, nichts von all dem zu fürchten oder zu begehren oder darüber zu trauern. Denn wenn sie überhaupt den Menschen zu helfen vermögen, so können sie ihnen auch dazu verhelfen. Aber vielleicht entgegnest du, das haben die Götter in meine Macht gestellt. Nun, ist es da nicht besser, das, was in deiner Macht steht, mit Freiheit zu gebrauchen, als zu dem, was nicht in deiner Macht steht, mit sklavischer Erniedrigung dich hinreißen zu lassen? Wer hat dir denn aber gesagt, dass die Götter uns in dem, was von uns abhängt, nicht beistehen? Fange doch nur einmal an, um solche Dinge zu beten, und du wirst sehen. Der fleht, wie komme ich doch zu dem Genusse jener Geliebten? Du, wie entreiße ich mich dem Verlangen danach? Der, wie fange ich's an, um von jenem Übel frei zu werden? Du, wie fange ich's an, um der Befreiung davon nicht zu bedürfen? Ein anderer, was ist zu tun, dass ich mein Söhnchen nicht verliere? Du, was ist zu tun, dass ich seinen Verlust nicht fürchte? Mit einem Worte, gib allen deinen Gebeten eine solche Richtung, und du wirst sehen, was geschieht. Freiwilligkeit. Wie ein Schwein, das an der Schlachtbank ausschlägt und ein Geschrei erhebt, so stelle dir den Menschen vor, der irgendwo rüber Trauer oder Unwillen empfindet. Von ähnlicher Art ist auch der, welcher auf seinem einsamen Lager in der Stille unsere menschliche Gebundenheit beseufzt. Denke doch daran, dass es dem vernünftigen Wesen allein verliehen worden ist, dem, was geschieht, freiwillig zu folgen. Schlechthin aber sich darein zu schicken, ist für alle eine Notwendigkeit. Fehltritt eines anderen. So oft du am Fehltritt eines anderen Anstoß nimmst, geh sogleich in dein Inneres zurück und überlege, welchen ähnlichen Fehler du begehst, indem du zum Beispiel Geld, Sinnenlust oder eitlen Ruhm und dergleichen für ein Gut hältst. Denn sobald du darauf merkst, wirst du deinen Zorn lassen. Zumal, wenn es dir dabei noch einfällt, dass jener gezwungen wird, also zu handeln. Denn was kann er tun? Kannst du's aber, so befreie ihn von diesem Zwange. Was ist das doch für eine Seele? Was ist es doch für eine Seele, die bereit ist, von dem Körper, wenn es so sein soll, sich abzulösen und entweder zu erlöschen oder zu zerstäuben oder mit ihm fortzudauern? Nur muss diese Bereitschaft von der eigenen Überzeugung herstammen. Nicht aber, wie bei den Christen, eine Folge bloßer Widersetzlichkeit, sondern mit Überlegung und Würde verbunden und ohne tragischen Pomp sein, sodass sie auch andere überzeuge. Tragödie und Komödie. Zuerst wurden die Tragödien eingeführt, um die Zuschauer daran zu erinnern, dass gewisse Begebenheiten natürlicherweise so und nicht anders erfolgen können und dass sie das, was ihnen im Schauspielhause anziehend erscheint, auf der großen Schaubühne der Welt nicht widerwärtig finden sollen. Sehen Sie ja doch, dass alles zu diesem Abschluss kommen musste und dass am Ende auch die, welche Achiteron ausriefen, es haben ertragen müssen. Auch werden von den Schauspieldichtern manche nützliche Wahrheiten ausgesprochen, wozu folgende gehören. Werd ich samt Kind verlassen von den Göttern, auch das hat seinen Grund. Und in einer anderen Stelle, der Außenwelt muss man nicht zürnen, oder das Leben ernt gleich der fruchtreichen Ähre und andere Stellen derart. Nach der Tragödie wurde die ältere Komödie eingeführt. Sie übte eine sittenrichterliche Freimütigkeit und erinnerte durch ihre Rücksichtslosigkeit zu großem Nutzen an Entfernung des Eigendünkels, zu welchem Ende selbst ein Diogenes manches aus ihr entlehnte. Die darauf folgende mittlere Komödie, was war sie? Und endlich die neue, welche bald in mimische Künsteleien ausartete. In welcher Absicht ist sie wohl aufgenommen worden? Das sage mir einer. Zwar ist es unverkennbar, dass auch hier manche nützliche Wahrheit ausgesprochen wird, allein auf welchen Zweck wird denn eigentlich bei solcher dramatischen Poesie nach ihrer ganzen Anlage abgesehen? der aufrichtige und gute Mann. Wie unsauber und betrügerisch ist der Mensch, der da spricht: Ich bin entschlossen, aufrichtig mit dir umzugehen. Wozu das, o Mensch? Diese Einleitung ist unnötig. Es muss auf der Stelle sich zeigen. Auf deiner Stirne muss diese Versicherung sofort geschrieben stehen. So ist's. Es muss sogleich aus deinen Augen hervorleuchten, wie der Geliebte im Blick des Liebenden sogleich alles lesen kann. Überhaupt muss der aufrichtige und gute Mann in seiner Art eben das sein, was der Übelriechende in der seinigen ist. Das, wer ihm nahesteht, sobald er diesem näher kommt, es empfindet, er mag wollen oder nicht. Eine erkünstelte Aufrichtigkeit dagegen ist wie ein Dolch. Es gibt nichts Hässlicheres als Wolfsfreundschaft. Meide sie allermeist. Der gutgesinnte, aufrichtige und wohlwollende Mann zeigt das unverkennbar schon in seinen Augen. Neun Hauptvorschriften. Das erste ist zu wissen, in welchem Verhältnis stehe ich zu den Menschen. Wir alle sind füreinander da. Und in keiner anderen Hinsicht bin ich zu ihrem Vorgesetzten geboren, als wie der Widder für eine Schaf, der Stier für eine Rinderherde. Doch betrachte dieses Verhältnis auch aus einem höheren Gesichtspunkte. Ist nicht alles ein Atomengewirr, so ist die Natur Beherrscherin des Alls. In diesem Falle ist das Unedlere um des Edleren, dieses aber um einander willen da. Zweitens, wie zeigen sich die Menschen bei Tische, auf ihrem Ruhebette und in den übrigen Lebenslagen? Und allermeist, welche Gewalt haben ihre Grundsätze über sie und mit wie viel Eigendünkel verrichten sie ihre Handlungen selbst? Drittens, ist dies ihr Handeln vernünftig, so sollst du nicht unwillig werden. Ist es aber nicht vernünftig, so handeln sie offenbar wider Wollen und Wissen. Denn wie jede Seele ungern auf die Wahrheit verzichtet, so auch auf das geziemende Betragen gegen jedermann. Wenigstens empfinden es die Menschen schmerzlich, wenn man sie ungerechte, undankbare, eigennützige, mit einem Wort Übeltäter an ihrem Nebenmenschen heißt. Viertens, auch du vergehst dich oft und gehörst also in dieselbe Klasse. Und wenn du dich auch von gewissen Vergehungen fernhältst, so hast du wenigstens die hierfür wirksame Anlage, wenn du auch aus Feigheit und Ehrfurcht oder sonst einer schlimmen Neigung solcher Vergehungen dich enthältst. Fünftens. Du bist dessen nicht einmal gewiss, ob sie sich wirklich vergangen haben. Denn vieles geschieht auch vermöge einer klugen Berechnung der Umstände. Und man muss überhaupt mit manchen Verhältnissen zuvor bekannt sein, um über die Handlungsweise eines anderen ein gegründetes Urteil abgeben zu können. Sechstens, wenn du dich auch noch so sehr erzürnst oder grämst, so bedenke, dass das Leben nur eine kleine Weile dauert und dass wir bald alle tot daliegen. Siebtens, nicht die Handlungen anderer beunruhigen uns, denn jene beruhen auf ihren leitenden Grundsätzen, sondern vielmehr unsere Meinungen. Räume also diese wenigstens weg und habe nur den Willen, dein Urteil über sie, als seien sie etwas Schreckliches, aufzugeben. Und dann ist auch dein Zorn verschwunden. Wie soll ich nun aber jene wegräumen? Indem du erwägst, dass keine Beleidigung dich schändet. Nur das Laster ist etwas Schändendes. Wäre dem nicht so, dann könntest auch du zu vielen Vergehungen und wohl gar zum Straßenraub und allen möglichen Verbrechen gezwungen werden. Achtens, wie viel schwerer ist die Bürde, welche uns durch Zorn und Betrübnis über derlei Dinge, als diejenige, welche uns durch diese selbst auferlegt wird, über die wir uns erzürnen und betrüben. Neuntens, ist dein Wohlwollen wirklich echt und nicht etwa das Lächeln eines Heuchlers, so ist es auch unerschütterlich. Denn was kann dir der ärgste Gewaltmensch anhaben, wenn du in deinem Wohlwollen gegen ihn verharrst, ihn bei passender Gelegenheit sanftmütig warnst und gerade in dem Augenblick, wo er dir Böses anzutun versucht, ihn in ruhigem, zurechtweisendem Tone etwa so anredest. Nicht doch, mein Kind. Wir sind zu etwas anderem geboren. Mir zwar wirst du damit nicht schaden, dir selbst aber schadest du damit, mein Kind. zeige ihm dann schonend und alles wohlerwogen, dass ich dies also verhalte und dass selbst die Bienen und andere herdenweise zusammenlebenden Tiere nicht so verfahren. Du musst es aber ohne Spott und Übermut tun, vielmehr mit liebevoller Seele und fern von aller Bitterkeit. Auch nicht im hofmeisternden Tone oder in der Absicht, das Staunen eines Dritten, der etwa dabei steht, zu erregen, sondern entweder, wenn du ihn allein hast oder wenn andere umherstehen. Dieser neuen Hauptvorschriften bleibe eingedenk, als hättest du ebenso viele Gaben von den Musen erhalten. Und fange endlich einmal an, Mensch zu sein, solange du noch zu leben hast. Hüte dich aber ebenso sehr davor, auf die Menschen zu zürnen, als ihnen zu schmeicheln. Denn beides streitet gegen den Grundsatz der Gemeinschaft und führt zum Verderben. Namentlich bei den Aufwallungen des Zornes sei es dir stets gegenwärtig, dass nicht das Aufbrausen von Manneskraft zeuge, sondern dass vielmehr die Milde und Sanftmut in eben dem Maße, als sie menschlicher ist, auch größere Mannesstärke beurkunde. Nur hier ist Kraft und Nerv und Mannhaftigkeit, nicht aber da, wo man aufgebracht und übellaunig ist. Denn je näher der Leidenschaftslosigkeit, desto näher der Stärke. Und wie Betrübnis, so ist auch Zorn die Eigenschaft des Schwachen. Denn in beiden Fällen ist man verwundet und eine Beute des Siegers. Empfange indes, wenn es dir beliebt, vom Musageten noch ein 10. Geschenk. Es ist der Gedanke, dass es wahnsinnig sei, zu verlangen, die Bösewichter sollen nicht sündigen. Denn das hieße etwas Unmögliches verlangen. Unverständig und tyrannisch aber, ihnen einzuräumen, dass sie sich gegen andere so zeigen, wie sie sind, aber zugleich zu fordern, dass sie sich an deiner Person nicht versündigen sollen. Gewöhne dich auch an das, an dessen Ausführbarkeit du anfangs verzweifelst. Fast ja auch die linke Hand, die aus Mangel an Gewöhnung zu den übrigen Verrichtungen ungeschickt ist, den Zügel kräftiger als die rechte, denn hieran ist sie gewöhnt worden. Dem Ringer ähnlich sein. Bei Anwendung deiner Grundsätze musst du dem Ringer, nicht dem Zweikämpfer ähnlich sein. Dieser nämlich wird niedergestochen, sobald ihm sein Schwert abhanden kommt. Jenem aber steht seine Faust immer zu Gebote. Und er bedarf weiter nichts, als sie zu ballen. Scheide freundlich von hinnen. Mensch, in diesem großen Staate bist du Bürger gewesen. Was liegt dir daran, ob 5 oder 3 Jahre lang? Gilt ja doch, was den Gesetzen gemäß ist, dem einen wie dem anderen. Was ist nun Furchtbares daran, wenn dich nicht ein Gewaltherrscher noch ein ungerechter Richter wieder aus diesem Staate entlässt, sondern die Natur, welche dich in denselben eingeführt hat? So wie den Schauspieler der Prätor, welcher ihn angenommen hatte, auch wieder von der Bühne entlässt. Aber sagst du, ich habe meine Rolle noch nicht 5, sondern erst 3 Aufzüge hindurchgespielt. Gut gesprochen. Sind doch im Leben auch die 3 schon ein vollständiges Stück. Bestimmt ja den Schluss nur der, welcher einst der Urheber von deiner Zusammensetzung war und es jetzt von deiner Auflösung ist. Du aber bist unschuldig an beidem. Scheide denn freundlich von hinnen, denn auch der dich entlässt, ist freundlich. Sie hörten Marc Aurel, Wege zu sich selbst. Es sprach Wolf-Dietrich Sprenger. Die Titel wurden von Stefan Schad gesprochen. Regie Wolfgang Stockmann. Ein Hörbuch des Verlags CH Beck, produziert von Stückwerke, die Kulturfirma.